Ich hab da keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden. Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Come on.